Im Nachbarland Tschechien, genau gesagt, in den tschechischen Wäldern. Eine harte Arbeit, vor allem in der Kälte. Einige haben das nicht durch. Sie wollte in Europa arbeiten, um ihrer Tochter ein Studium zu Hause zu finanzieren. Und jetzt fangen sie von vorne an. Sie haben den Wald hassen gelernt. Sie alle wurden auf dieselbe Art betrogen. Für viele Firmen sind die Vietnamesen Rechtlose. Europaweit größten Fall von Menschenhandel. Wir mussten uns im Wald ein tiefes Loch graben und uns da ganz dicht aneinander drängen, um den eisigen Schneesturm überhaupt aushalten zu können. Sie arbeiteten im tschechischen Staatsforst, bekamen kein Geld. Sie bettelten um Lebensmittel. Dubiose Subunternehmer im Auftrag der Staatsforste lockten zunächst mehrere hundert Vietnamesen ins Land und ließen sie unter unglaublichen Warum Bedingungen erlaubt dieses Land, dass Leute wie ich von Betrügern ausgebeutet werden? Aufhören! Sofort aufhören! Der größte Skandal ist der Unwille der Behörden, da etwas zu machen. Die Gewinner sind windige Firmen in Tschechien. Aufhören! Und dann natürlich die Haltung der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Nägel im Baum, Kette von Säge heißen! Billige Arbeitskraft. Menschenhandel? Kollegen, wir nicken dafür, dass ihr keine Arbeit. Ihr nur arbeitet. Ihr macht alle kaputt. Bitte uns alle kaputt. Aufhören, keine Nägel. Böhmische Wälder. Hörspiel von Ulrich Land. Musik David Graham. Regie Christoph Pragua und Thomas Werner. Ja, gut, Herr Pfarrer, ich versuch's. Wir werden uns kümmern. Sie können sich drauf verlassen. Gott segne Sie. Ich danke Ihnen. Tja, dann haben wir jetzt also das Vergnügen, die Herren. Aber sagen Sie mir doch mal zuallererst, was Sie eigentlich hier wollen. Kirche, Pfarrer? Ich bin nicht der Pfarrer. Sie sind hier bei der Polizei, Police. Ja, was wollten Sie denn vom Pfarrer? Haben Sie Hunger? Kirche. Nein, nicht Kirche, Polizei. Ich bin's, aber nicht allein. Habt ihr wen mitgebracht? Bei euch in Dresden alles klar. Bin gehorsamst unterwegs, der Herr. Wie du dich versiehst, bist du mitten in einem Trauerspiel. Mittendrin, Hauptrolle. Und hast nicht mal am Casting teilgenommen. Geschweige denn gewonnen. Und wo du noch ganz am Anfang stehst, wunderst du dich übers Ende. Treffe hoffentlich rechtzeitig ein, um den Leuten helfen zu können, bevor die noch eine Dummheit machen. Gibt Trauerspiele, vor allem wenn sie irgendwie Fluchtbewegungen verhandeln, da liegt die Auflösung derart auf der Hand, dass man keine Ahnung hat, worin das Rätsel bestanden haben könnte. Was ist eigentlich mit meiner Verstärkung. Nein! Wie nein? Pass mal auf! Wenn du meinst, du kannst mich verarschen, Deutsch kann ich auch, ja? Und zwar besser als du. Hab lange genug drüben gearbeitet. 14 Jahre noch zur sozialistischen Zeit. Kein Zuckerschlägen, das sage ich dir. Also, haut rein, leg die Stämme flach und dann schön sauber stapeln. Die sind nämlich alle schon verkauft. Nix, Neckenbäume. Hey, das ist eine Anweisung, junger Mann. Schwarzer Punkt im Baum. Wovon redest du? Viele Bäume schwarze Punkt haben. Kann sein, Käfer oder was. Deshalb sind die Bäume auch am Eingehen. Müssen alle abrasiert werden. Auch weg den Scheiß. Dass wir eine schöne, neue Schone gepflanzt kriegen. Und jetzt voran. Nick Käfer, Nick. Löcher mit Stopp drin. Ja, dann holst du den Stopp eben raus, Torbado. Eisen, Nägel, wenn Sägen. Wenn Eisen, Säge kaputt, Kette fliegen. Wenn du jetzt nicht sägst, dann fliegt nicht die Kette, sondern du. Und zwar achtkantig. So, und jetzt ran. Aber zackig. Nein. Ja, ist denn das zu glauben? Hier, Butweho, Boha, was sollte das werden? Zwergenaufstand oder was? Das kommt euch teuer zu stehen. Ich schmeiß euch alle raus. Hier, der Baum mit Lock, mit Nagelstock. Ja, mit Dackeldopf, Dackeldopf, Dackeldopf. Du sollst sägen. Sägen, Mann, nicht hacken. Da, hier. Was denn? Was sollte das sein? Braune Käfer, heiße Luft oder was? Silber. Zeig. Zeig her. Ja, wie ist das? Was ist denn das für ein Mist? Komm her, los, hack das mal raus da. Stopp, Blödmann. Du machst mir das gute Beil kaputt. Nägel. Tatsache ein Nagel. Und was für ein Kaliber. Hey, das ist Sabotage. Das ist Sabotage. Geht jetzt zur Sache. Brauche Leute hier. Trauerspiel ohne Personal ist nun mal nicht. Sonst mache ich's allein. Unsere Bewegung hat auch schon mal stabiler auf der Bühne gestanden. Auch wenn das den Gruppenführern nicht gefällt. Dabei hätten wir eine schlagkräftige Truppe dringend nötig. Schließlich ist die Welt drumherum kein Deut besser geworden. Ich meine, was bringt das, wenn ich mir hier als Einzelkämpferin den Arsch aufreiße? Was ist mit der Prager Sektion? Na prima, Janina. Du wieder mal mittendrin in der Tragödie. Während sich hinterm Vorhang gerade die ganze Theatercrew in Luft auflöst. Laienspiel. Notruf von Tum. Fahr nach Ebersbach und such sie. Da bin ich längst, du Blitzmerker. Gut, ich such sie. Ebersbach ist klein, zum Glück. Bin schon unterwegs. Nee, Riesen. Der Fahrer hat nicht locker gelassen. Er hat niemand, sagt er. Im Fahrheim geht's nicht, wir sollen uns kümmern. Seit wann sind wir der Erfüllungsgehilfen seiner Heiligkeit des Pfaffen? Christliche Nächstenliebe, sagt er. Kalt wäre also nicht so knapp. Ja, was der nicht sagt. Und hungerten die Klamotten gleich nass vom Schnee. Na meine Güte, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich aber, Kollege, in 10 Minuten fährt der Bus nach Görlitz. Gib diesen Jammergestalten das Fahrgeld und gut ist. Die Görlitzer Kollegen kennen sich mit sowas aus. Ich schau doch nicht bloß vor Kälte, Riesen. Nee. Ich glaube, die haben vor irgendwas Mächtiges. Glaub nicht, es. Hätte ich zu Recht. Wenn wir die zurückschicken, dann landen die... Wir könnten die doch erstmal ins Verhörzimmer bringen. Ich meine, nur so zum Aufwärmen. Dass die alles nass machen. Nur bei dir piepst wohl. 7 Leute sind da. Dann besorgst du denen das Fahrgeld. Und den Bericht für die Kreisdienststelle kannst du tippen. Na gut, in Gottes Namen. Ab ins Verhörzimmer mit der Bespoke. So. Na, kommen Sie mal bitte. Sozialstation, Fehlanzeige. Pfarramt, Fehlanzeige. So ein Popelort und keiner weiß was vom anderen. Irgendwas stimmt doch da nicht. Versuchen Sie es mal auf der Polizeistation. Bevor Tung mit seinen Leuten zur Polizei geht, da muss schon was passieren. Dann sind die wirklich am Arsch und wissen nicht mehr weiter. Na gut, meinetwegen. So, Kollege, wir haben unser Möglichstes getan. Wir haben sie beherbergt, sie sind trocken und jetzt sollen sie selbst weitersehen. So einfach wird's nicht werden. Na, irgendwo werden sie ja wohin wollen, die Schlitzis. Riesen, bitte. Scheiße. Schlitzohren, Mensch. Sander, was sind das für Landsleute? Na, irgendwelche Asiaten. Das sehe ich selber. Woher kommen sie? Jetzt redet verdammt doch mal. Kann hier einer Deutsch? Mein Gott, Sander, hat denn keiner irgendwelche Papiere bei sich? Da muss doch drinnen stehen, wo die herkommen. Provinz Futo oder so ähnlich. Aber es hilft uns das. Vietnam? Vietnam? Das sag ich doch. Hier seid ihr im Freistaat Sachsen. Das Samelei. Verdammt nochmal, antworte, wenn ich euch was frage. Meine Güte, Riesen, du hast überhaupt keine Frage gestellt. Da bitte sehr, da machst du deinen Scheiß alleine hier. Ich hab Feierabend. So. Du bist hier der Dienststellenleiter. Ach, auf einmal. Also verdammt und schön, wie kommt ihr hierher? Und was wollt ihr ausgerechnet hier? Tja, heute Mundehitze. Nur weg. Ja, das jetzt schon wieder. Geh ja schon. Abwimmeln, Sander. Wir müssen das hier erst klären. Tag, Janina Kalex. Schönen Tag auch. Was verschafft uns die Ehre? Darf ich erstmal reinkommen? Eigentlich nicht. Ja, bitte sehr. Wer ist denn das? Eine Frau... Kalex. Kalex. Kenn ich nicht. Aber Transparency International, sagt ihm was? Transparency? Nein. Ich habe das schon mal gehört. Sektion Dresden. Das macht's auch nicht besser. Sind das die vietnamesischen Forstarbeiter aus Tschechien? Wie? Forstarbeiter aus Tschechien? Woher wissen Sie? Sander, woher wissen Sie das und wir nicht? Ja, du fragst sie doch selber. Wir arbeiten eng mit der Prager Sektion zusammen. Herr Tung, einer von Ihnen, hat einen Notruf abgesetzt. Tung, Notruf! Daher weht der Wind. Wahrscheinlich der, der angeblich zwar Deutsch kann, aber die Zähne nicht auseinanderkriegt. Die müssen seit Tagen unterwegs sein. Die sind erschöpft. Die haben Hunger. Die sind nass. Und das alles waren sie vorher auch schon wochenlang. Die sind am Ende. Sie sind deren Sprachrohr, oder was? Die machen was? Rodungsarbeiten bei Wind und Wetter. Und wo die einen roden, müssen die anderen Riesenareale aufforsten, tausende von Bäumchen pflanzen, volle Knochenarbeit. Und alles für lau, kriegen ihre Löhne einfach nicht ausgezahlt. Oh, meine Güte. Echte Sklavenmaloche im Jahr des Herrn 2013. Und untergebracht sind die in undichten Wohncontainern mit kaputter Heizung. Na, ich glaub dir kein Wort. Hier. Die Österreicher wissen es auch schon. Wiener Zeitung, lesen Sie. Mitten in Europa, in einer Union, die sich freiheitlich-demokratischen Traditionen verpflichtet sieht... Ach, daher weht der Wind. ...werden rund 1.500 Arbeiter aus fernen Ländern wie Vietnam oder der Mongolei, aber auch aus EU-Staaten wie der Slowakei oder Rumänien betrogen, belogen und ausgebeutet. Und wir sollen jetzt... Ja, nur warte doch mal... Sie werden gelockt von findigen Subunternehmern der staatlichen Firma Lesky Cheser, der das Monopol über die tschechischen Wälder obliegt. Obliegt. Na, also illegal, wer oder hier was? Illegal ist, wird sich noch zeigen. Die da haben jedenfalls einen richtigen Vertrag unterschrieben. Nur waren diese Verträge, die die Subunternehmen und Subunternehmen der staatlichen Forstwirtschaft mit den Leuten hier abgeschlossen haben, auf Tschechisch abgefasst. Nur auf Tschechisch, alles klar? Ja. Tschechische Verträge, da sind wir sowieso nicht zuständig. Nee. Ja, dann wenden Sie sich bitte an die Behörden in... Sie verwechseln Opfer und Täter. Verwechseln? Aha. Täter und Opfer, nur mal langsam. Na egal, wir können hier mit diesen 7 gerupften Vögeln nicht anfangen. Das müssen andere machen. Und damit fertig. Sander, sorg dafür, dass die irgendwie die Nacht überstehen. Die bleiben auf keinen Fall hier bei uns im Verhörraum. Ja, wo sollen denn die hin, hä? Das will ich doch auch nicht, dann macht ihr den Kopf. Das dürfen wir gar nicht. Dafür sind wir überhaupt nicht eingerichtet. Und zuständig schon gar nicht. Und morgen früh geben wir den Fall weiter. Klar, Herr Dienststellenleiter, Sander sorgt und kümmert sich. Selbstverständlich. Steht zu Diensten, Herr Dienststellenleiter. Halbe Nacht rum geirrt. Hab sie in einem Heuschober unterbringen. Voll uncool ist bei so einem Casting natürlich, wenn die Lichttechniker es nicht gebacken kriegen. Wenn du einfach nicht zwischen den Kulissen im Finstern stehst. Dranbleiben. Alles stockdunkel. Und du taperst rum wie ein Volldepp. Stolperst über die Komparsen. Klar. Was sonst? Morgen... Zwecks Asylantrag zur Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz. Hallo, guten Morgen. Bringe heißen Tee, frische Brötchen. Hallo? Tung? Polizeiabschnitt Ebersbach? Herr Rösen? Am Apparat. Sie sind weg. Die Vietnamesen. Das ist ja prima. Problem gelöst. Mann, sind Sie zynisch. So leicht werden Sie sich das nicht machen können. Bleiben Sie mal dran. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich warte. Trauerspiele haben nicht einfach bloß einen Anfang. Immer auch ein Vorspiel. Meistens versteckt. Und manchmal wichtiger als das Ende. In den seltensten Fällen kriegen die ahnungslosen Akteure die Vorgeschichte erklärt. Nicht nötig, befindet die Regie. Schauspieler haben sich gefälligst einzufühlen. Sollen sich das Profil ihrer Figuren selbst zusammenreimen? Bist und bleibst dem doch eine Marionette. Hast die eigenen Fäden nicht in der Hand. Kurovce. Die Borkenkäfer. Robin Hood in böhmischen Wäldern. Die Borkenkäfer werden zur Plage und du bist nur ein kleines Insekt auf dem Weg zu deinem Auftrag. Sie haben dich verplant. Jetzt bist du selbst angefressen. Mann, Mann, Mann, jetzt machen Sie mal halblang. Und schalten Sie die Kröte ab. Was soll das hier werden, Hollywood? Sie haben hier gar nichts zu sagen, Frau Kalex, damit das schon mal klar ist. Sander, wir sind im Einsatz. Das Martinshorn bleibt an. Sie machen die armen Kerle ja völlig mit Schugge. Sie haben doch gesehen, was Sie angerichtet haben mit Ihrer Einschüchterung. Was habe ich denn angerichtet? Auf und davon sind die alle, Mann. Da vorn, da könnten sie sein. Wo? Lassen Sie mich mal raus. Ich laufe besser querfeldein hinter denen her, das geht schneller. Ja, die werden den Teufel tun, das ist unser Job. Hey, Mensch, mal, sag mal, die spinnt doch wohl, du. Mal machen. Wollen wir doch mal sehen, du. Lass ihn vor. Ja, dein Job, Sander. Kann ich die Blindvögel dieser Tante überlassen? Also ehrlich, Blindvögel. Was redst du denn? Arme Schweine sind das. Ja, mag sein, aber. Aber was? Ne? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wir lassen uns hier von dieser Tussi überrumpeln. Ne? Von der wir keinerlei Dienstausweis gesehen haben. Deren Organisation wir überhaupt nicht kennen. Wer ist die denn, hä? Dass die meint, uns hier Vorschriften machen zu können? Und außerdem kannst du deine Gutmenschentum, das kannst du dir woanders pflegen, Sander. Jetzt ist hier mal Schluss. Ich will erst mal wissen, was das für eine ist. Das löst das Problem überhaupt nicht. Ist doch egal, woher die Vietnamesen kommen oder zu wem sie gehören. Ja, egal, woher diese Frau kommt. Wir haben ein echtes Problem zu lösen, Rüsen. Das sind keine Fidschis, keine Schlitzaugen, keine Blindvögel. Sie brauchen schlicht Hilfe. Gut. Nehmen wir also an, die Schlitzaugen sind keine Schlitzohren, sondern Menschen, genauer gesagt Opfer turbokapitalistischer Ausbeutung. Gut? Da unten. Ja. Ihnen den Weg zeigen, ja, das ist unser Job. Aber es Ihnen der Welt zu lindern, ist nicht unser Job. Da unten laufen Sie. Ja, guck dir mal an, du. Da haben Sie Ihren Weg gefunden, du. Richtung Groschöner, na wunderbar. Die Kollegen dort sind bekanntermaßen hilfsbereit, kompetent und vor allem zuständig. Jetzt wartet doch, stehen bleiben. Seid doch nicht so blöd, einfach mal abzuhauen. Merlin? Ich fahre jetzt mit euch nach Chemnitz zur Erstaufnahmeeinrichtung, damit ihr euren Asylantrag stellen könnt. Aber wenn ihr dauernd abhaut, wie soll das gehen? Punkt, sag was! Mann, Mann, Mann, ich will euch doch bloß helfen. Selber helfen. Wenn die nur Glück. Was? Wir Deutsche lang gehen. Da seid ihr doch längst. Was meinst du, weshalb hier alle Deutsch reden? Polizei wen checken. Nicht tun. Aber ich. Du weißt doch, du kannst dich auf mich verlassen. Schon vergessen, dass ich mir mit den tschechischen Kollegen eure Wohncontainer angesehen habe? Wenn die uns erwischt hätten. Die hätten uns umbringen können. Die Fackel nicht lange. Container, nix gut. Ich reiß mir hier für euch den Arsch auf. Also baut keine Scheiße und lasst mich das regeln. Alle kaputt. Und dann viele, viele kalte Schnee, ja, und viel Wind. Arbeiten, arbeiten. Ja. Spittler immer nur rufen. Arbeiten, ich arbeiten. Ich weiß, dieser Spittler war ein echtes Arschloch. War so viel kalt, haben wir uns Loch gegraben. In Erde sitzen, viele, viele Schnee. Das weiß ich doch alles tun. Spittler sehen, wie wir sitzen im Loch. Sagt, Sonntag auch arbeiten. Extra. Tung. Strafe. Und sagen, nix Geld. Überhaupt nur einmal gegeben Geld. Tung. 20 Euro. Einmal im Monat. Wir Bettler einmal wieder sagen, bitte, bitte essen. Hör auf. Reis, bitte. Grüß dir Brot. Hör auf, Tung. Es ist vorbei. Es ist vorbei, Tom. Er kann euch nichts mehr tun. Wissen Sie, was die in Saigon für diese Jobs bezahlt haben? Zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar an Schieber, die ihnen die schwarzen Papiere besorgt haben. Mhm. Die Familien haben zusammengelegt und sich verschuldet, damit einer nach Tschechien kommt, um für alle die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wahrzumachen. Das verstehe ich ja, Frau Kalix. Aber... Ich verstehe es nicht, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Die müssen in Tschechien praktisch jede Arbeit annehmen. Zurück nach Vietnam können sie nicht. Die haben sich viel zu hoch verschuldet, müssen in Tschechien bleiben. Der Haken ist bloß, dass sie auch da für die Verlängerung der Arbeitsgenehmigung immer wieder zahlen müssen. Umgerechnet fast 4.000 Euro. 4.000 Euro, ja, meine Güte. Und das können sie nicht. Also rutschen sie noch tiefer in die Illegalität. Da hatte mein Kollege recht. Wer illegal im Land arbeitet, kann schwer vor einem Arbeitsgericht seine Rechte einfordern. Ja, dann hatte mein Kollege also recht. Die sind also tatsächlich illegal. Nach irgendwelchen absurden juristischen Maßstäben bestimmt. Nach moralischen bestimmt nicht. Trotzdem, Frau Kalex, ich will Ihnen ja helfen, aber dafür brauche ich mehr Informationen. Wozu? Sie haben doch gesehen, in welchem Zustand die Leute sind. Nein, auch über Sie. Sie sagen, Sie arbeiten für Transparency International. Das habe ich noch nie behauptet. Ich habe gesagt, wir haben gute Kontakte zu Transparency International, ja. Wer sind denn Ihre Auftraggeber? Könnt ihr euch in eurer Scheißbehörde auch noch was anderes vorstellen als Vorgesetzte, Vorschriften und Auftraggeber? Frau Kalex? Das Leben läuft manchmal ein bisschen anders. Beruhigen Sie sich. Haben Sie einem Borkenkäfer schon mal die Vorschriften gezeigt? Und hat er danach die Bauch verlassen? Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, Frau Kalex. Macht nichts. Damit kommt ihr eh nicht durch. Frau Kalex? Niemals. Aufgelegt. Ist das? Die Halde schon und vernagelt. Wie sollen wir die Stämme denn noch verkauft kriegen? Alles wertloses Zeug. Unsummen in den Wind geschrieben. Ein Vermögen, ihr Sackgesichter. Ihr habt euch wohl rächen wollen, oder wie? Wofür? Wofür denn eigentlich? Dung, dich hab ich schon lange im Blick. Das warst du. Nein. Das warst du, diese Nummer hier. Tschechien, Kollegen, auch hier, Tschechien. Keine Arbeit. Wir sind denen Feinde. Wir klauen Arbeit. Nein, quatsch nicht drum. Das warst du selber. Aber wir nicht klauen, nur arbeiten. Und die Nägeln dafür, dass wir... Ach, meine Bäume mit Nägeln spicken. Das kostet dich den Kopf, du Mondgesicht. Und jetzt säg den Kokott. Nein. Und wenn dir die Kette dreimal um die Ohren fliegt, sing. Nein. Du zeigst den Kollegen jetzt, wie man das macht. Die vernagelten Bäume absägen. Du setzt 10 cm unter dem untersten Nagelkopf an und dann... Nägel viel lang, viel tief, nicht geht. Und ob das geht. Sitzt also mittendrin im Trauerspiel. Stampft emsig auf die Bretter, die ganze Welten bedeuten. Und wirst die Frage nicht los... Wer hat das verdammte Textbuch geschrieben? Und hat er auch ein Ende vorgesehen? Und ist am Ende das Ende auch für dich das Ende? Cool, dass Sie gekommen sind. Finde ich in Ordnung. Bevor Sie mich falsch verstehen, ich erwarte von Ihnen Informationen, echte Informationen. Mit Behauptungen trotz Reaktion kann ich nichts anfangen. Trotz Reaktion? Trotz Reaktion. Naja, kann sein. Ich habe unser letztes Gespräch vielleicht ein bisschen abrupt beendet. Pardon. Ich war echt in Rage. Ja, Sie haben aufgelegt. Das Ganze ist sowas von himmelschreiend ungerecht. Und gleichzeitig derart ausweglos. Frau Kalex, für wen arbeiten Sie? Da werden Menschen aus Vietnam angeworben für Aufforstungsarbeiten und dann mitten in Europa gehalten wie Sklaven. Und wir schauen dabei zu. Also wenn das so wäre, dann wären doch das da... Das ist so, Herr Sander. Die Zeitungen hatten es, im Radio war es, im Fernsehen. Aber es geht nahtlos weiter. Die armen Schweine verschulden sich, damit sie die Reise bezahlen können. Denken, sie könnten im Monat 300 Euro nach Vietnam schicken und sehen weder Geld noch Essen. Bloß knochenharte Arbeit. 7 Tage die Woche. Ich bin ja gerne bereit, Ihnen zu helfen. Menschenhandel in Reinkultur, mitten in Europa. Ich bin gern bereit, mich auf Ihrer Seite zu schlagen, wenn Sie mir offen und ehrlich sagen, für wen Sie arbeiten. Es ist nicht so einfach. Wieso? Die Vorarbeiter in den Wäldern haben sich russische Bodyguards zugelegt. Die fackeln nicht lange. Und die Geheimdienste sind auf uns angesetzt. Nur so viel. Wir gehören zur INPEC. INPEC? Nie gehört. Initiative gegen ökonomische Globalisierung. Aber die großen Tage des Gipfelprotests sind vorbei. S26. Ja, was ist das? 26. September 2000 in Prag, wo alle auf die Barrikaden sind. Da kommen wir her. Im Jahr 2000? Ich war 15 damals. Sowas prägt. Ich verstehe. Glauben Sie? Ist für ungut. Aber ich glaube das nicht. Titel des Trauerspiels: Paradise Lost. Der ist schon vergeben. Mein Thema, solange ich denken kann, verlorene Paradiese. Entjungferte Utopien. Wütende Abrissbirnen im Luftschloss. Kein Platz zwischen den Stühlen. Die Duha, die Aktion Regenbogen, will die Abholzung der böhmischen Wälder verhindern. Transparency International verweist auf EU-weiten illegalen Menschenhandel und sieht zu, wie er in die vierte Saison geht. Der Duha-Regenbogen, die Budotsnuss-Zukunft, die Inpec-Feiglinge, die nicht mit Kommunisten zusammenarbeiten wollen. Wir sind die Übriggebliebenen, die Anarchisten, der schwarze Block. Wir reden nicht mehr. Wir handeln. Schädlinge wie die Borkenkäfer. Kurovce. Wir wissen, wo wir die Säge ansetzen müssen, damit sich was bewegt. Kann ja alles sein, aber das hilft in unserem Fall nicht weiter. Es ist wichtiger, dass Aktivisten im Wald die Lage verpeilen. Ja, peilen, Watzlaw, die Lage peilen. Jedenfalls habe ich Janina gerade erst Richtung Ebersbach geschickt, um... Janina ist ein Problem. Sie ist keine gute Journalistin. Leider schon eher Sozialarbeiterin. Ja. Aber wir brauchen sie. Noch. Es ist todwichtig, dass Flamme, mindestens kleine Flamme in den Medien brennt. Ohne das erreichen wir überhaupt nichts. Ja, aber wir machen das für die Leute. Die ganze Aktion, nicht für die Zeitung oder für die Glotze. Es geht um Menschen, Mann. Trotzdem, Andi, für morgen hat sich deutsches Fernsehen angesagt. Wie der ARD-Leute, glaube ich. Da brauchen wir Janina vor Ort. Ja. Soweit ich weiß, wird sie morgen noch in Chemnitz sein, um die offiziellen Asylanträge auf den Weg zu bringen. Was doch sowieso völlig ohne Aussicht ist. Es handelt sich schließlich nicht um politisch Verfolgte. Ja, ist ein reiner Placebo-Effekt. Das ist Janina auch klar. Es geht vielmehr darum, die Jungs zu beruhigen, dass sie sich nicht einfach vom Acker machen nach was weiß ich wo. Gerade diesen Tunk, den brauchen wir. Mal einer, der nicht vor Schreck aufs Maul gefallen ist. Dann muss das ein anderer machen. Janina soll sich lieber um die Fernsehleute kümmern. Den Fernsehbeitrag, den können wir uns nicht durch die Lumpen gehen lassen. Lappen. Aber egal. Ich denke, es ist einfacher, du fährst am Montag in den Wald, als dass wir Janina hin und her scheuchen. Zumal sie als Einzige das Vertrauen der Vietnamesen genießt. Keiner. Andi. Nicht mal ich oder sonst wer von unseren eigensten Leuten aus Prag kennt die Situation vor Ort so gut wie Janina. Außerdem ist das vielmals besser gut, als wenn ich da was mit meinem Deutsch Räder breche. Andi, ja. Das muss dir doch klar sein. Ohne die Pressekampagne und vor allem ohne Fernsehen bringen wir die Lahmkrücken von der Staatsanwaltschaft niemals in Schwung. Die werden erst aktiv, wenn es gar nicht anders geht. Also müssen wir genau das hinkriegen, dass es gar nicht anders geht. Oh, Janina reißt uns den Kopf ab. Wieso? Wir haben doch was, womit wir sie ködern können. Ködern, Watzlaw, ködern. Andi, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Seit wann werde ich bei euch nur noch auf Pressearbeit reduziert. Ich soll in diesem Schauspiel den Beleuchterjob kriegen. Bühnenarbeiter hinterm Vorhang der Weltbühne. Eine, die gut ist fürs Klein-Klein, für die Drecksarbeiten, die aber ja nicht an der Regie rumfummeln soll. Verstehe deinen Ärger, aber ist so beschlossen und außerdem gut für die Sache. Verstehe auch. Beschlossen. Klingt prima. Und dann auch noch gut für die Sache? Es geht nicht um, ja, na dann, eine Sache. Scheiße. So, Thomas Ander, hast du den Bericht schon nach Görlitz rüber gemeldet? Meine Güte, ist doch schon weg. Vorgestern schon. Am Samstag. Da gucken andere Leute Sportschau. Ist ja gut, war ja nur eine Frage. Wir hatten auch schon mal ein besseres Arbeitsklima. Liegt aber nicht an mir, Dienststellenleiter. Na bitte, was kann ich für Sie tun? Und die Frage hat, was kann ich für Sie tun? Wer ist denn da? Svoboda, mein Name. Tschechische Polizei, ist von drüben. Richtig. Ich bin von drüben. Ich komme mit wichtiger Frage. Und? Ist im Bezirk eine Gruppe 5, 6 oder 10? Vietnamesen. Richtig. Holzfäller oder sowas? Richtig. Fix und fertig? Richtig. Na, die können Sie wieder haben. Na, wunderbar. Habe mir doch gedacht, dass man auf euch verlassen kann. Wo sind die Burschen? Auf deutschem Staatsgebiet. Und da haben Sie... Ja. Haben wir keine, Hoheit. Ja, fast. Keine Ermittlungshoheit. Richtig. Klar, wollte ich auch nicht offiziell... Sagen wir, Neoffizialen, ja. Wehen, Neoffizialen, hier drauf geschissen, Mensch. Nee, Kollege, das müssen Sie dem Herrn Rüsen nachsehen, erst im Moment etwas endet, besser knarzig, aber wenn der erstmal warm gelaufen ist... Wieso eigentlich Ermittlungen, Kollege Svoboda, hm? Ermittlungen gegen was denn? Gegen wen denn? Hä? Fertig mit Pinkeln. Oh, meine Fresse, Scheiße. Das ist ja Blut. Hey, Leute, kann sich hier vielleicht mal einer kümmern? Hey, einer habe ich gesagt, nicht 10. Die anderen machen hier weiter. Mann, der lang, ne? Weitermachen, habe ich gesagt. Lahm. Hör mal, du Pfeife. Du wirst doch jetzt nicht dein Hemd ausziehen wollen. Wofür das denn? Du hast eine Lungenentzündung. Ich glaube ja nicht, dass du morgen mit dem Arsch im Bett bleiben kannst. Nein, mir fuck du. Ja, komm. 3 Streifen, das reicht am Verband. Ihr tut gerade so, als wäre seine Bauchdecke gerissen. So gut. Wunderbar. Jetzt bring ihn einer, meinetwegen auch 2. Ihr bringt ihn zurück in den Container. Und die anderen, sehen, Marsch. Und immer genug Abstand von den Nagelköpfen. Ist ja nicht auszuhalten. Dann lass es mal schön an hier. Aber ist nicht schlecht, wenn die nicht Kilometer gegen den Wind wissen, dass wir kommen. Naja, das ist also nur mal so ein kleiner kollegialer Ratschlag auf einem kurzen Dienstweg im kleinen Grenzverkehr. Oder wie darf ich das verstehen? Rüsen ist gut jetzt. Wenn du diese Jammergestalten loswerden willst, kommt der Kollege zur rechten Zeit. Oder hast du in der Zwischenzeit andere Pläne? Nee. Werden Sie die mitnehmen, in Gottes Namen? Aber Sie da hinten, Sie sind mir noch eine Antwort schuldig. Wieso? Jedenfalls hat uns da wer einen Zeitungsartikel gezeigt, wo da schwarz auf weiß geschrieben steht. Wieso die Staatsanwaltschaft in Prag? Unsere Justiz? Ja, Ihre Justiz. Wieso die seit Jahren schläft und das Fremdarbeiterdrama im Wald hinter den 7 Bergen einfach laufen lässt, ohne einzuschreiten? Ja? Und jetzt? Auf einmal? Ja, da schicken die euch los. Und dann ist euch plötzlich nicht mal mehr die Grenze einig. Gibt's da was, was wir wissen sollten, Kollege? Was meinen? Naja, Sie könnten ja mal wirklich langsam damit rausrücken, was ihr mit den Armteufeln vorhabt. Die sehen aus, ihr Wahnsinnigen. Wenn ihr hier rumtun wie die Affen, Sicherheitsbestimmungen, wisst ihr doch. Sehen aus, wenn man sich in unwegsamen Gelände fortbewegt. Ihr sollt euch mit den Bäumen hier beschäftigen, sollt retten, was noch zu retten ist. Hey, komm nicht dran mit dem Ding. Bleib mir mit dem Ding vom Hals. Dumm, das ist Irrsinn, was die hier betreiben. Ihr wollt mich doch nicht. Doch, haben lange Schlucken, alle genug. Ja, was denn geschluckt? Du wissen genau, was? Genau wissen. Schimmel an Wand über Betten, Reis, mehr Würmer als Reis. Käfern, überall Käfern. Und unser Geld? Monate kein Geld. Und dann jetzt meine Bauch kaputt. Kein Arzt, kein Hospital. Komm, Horst, bitte. So schlimm, bitte. Bleib mir vom Hals mit dem Ding, verdammt nochmal. Tun? Sagt denen, sie sollen aufhören mit dem Scheiß. Das ist ja mörderisch, was ihr hier veranstaltet. Hey, Dobje. Also gut. Bleibt ganz ruhig. Ihr zwei da, ich hab euch doch gesagt. Ihr bringt den Tun jetzt zum Container. Und ich hol einen Arzt. Abgemacht? Brauche ich Hospital. Schnell. Ich kümmere mich ja. Aber so schnell geht das nicht. Stopp! Seht ihr das nicht, verdammt! Ihr angestochenes Schwein! Sag ich doch. Hin und her geschubst wie ein Kieselstein im Wasserfall. Eine Spielfigur. Geführt von irgendwelchen selbsternannten Intendanten. Inspizienten. Okay. Verstanden. Ich mach zuerst die Fernsehnummer und dann komme ich zu. Warum lässt du das mit dir machen? Fatalistisch fast wie die Leute selbst, um die es dir geht. Für die du angeblich kämpfst. Ich übergebe die Vietnamesen also wieder der Ebersbacher. Für wen mache ich das hier? Okay. Für die Organisation? Für die Menschheit? Oder doch bloß für mich? Tung, ich muss jetzt. Ich muss jetzt los. Wie Polizei. Bist du nicht da, bist du schnell weg. Keine tun, keine helfen. Ich mache denen noch Beine, bevor ich über die Grenze fahre. Darauf kannst du dich verlassen. Wir Ukraine. Was? Nee, das lass mal lieber. Das ist keine gute Idee. Ukraine. Macht's, wie ich gesagt habe. Setzt euch in den Zug nach Chemnitz. Das Geld habt ihr. Bleibt in Deutschland. Stellt den Antrag. Das schafft ihr allein. Dafür braucht ihr mich nicht. Du kannst das tun. Wir haben das x-mal durchgesprochen. Der Zug fährt in 2 Stunden. Ukraine oder Russia. Egal, weg hier. Oder Aserbaidschan. Aserbaidschan? Spinnst du? Geht's vielleicht noch ein bisschen komplizierter? Wie wär's mit der Mongolei? Raus aus EU. Nee, Tung, das ist nicht gut. Da geht's lang. Bahnhof Ebersbach. Seid ihr verrückt? Leute, hey! Hey, ihr Wahnsinn! Tung, sag was! Du was, mach das Maul auf! Pfeif deine Bluthunde zurück, ich kümmere mich um deinen Bauch! Ich fahre dich ins Krankenhaus, aber... Wann Geld? Wann endlich Geld? Übermorgen. Am Montag bringe ich Geld. Am Montag bringe ich Geld. Für jeden von euch. Container kalt. Alles kalt. Oh, bravo. Lass dich alles regeln. Reis könnt ihr auch haben, so viel ihr wollt. Versprochen. Bindet mich los. Bindet mich los. Ich bringe das in Ordnung. In dem kann man doch reden. Ich sehe doch genauso unter Druck wie ihr. Wir sitzen doch in einem Boot. Was glaubt ihr denn, was die mit mir machen, wenn ich euch einfach... Ich hab mir das doch auch nicht ausgesucht. Gott, die Segen weg. Aufhören! Maria! Du, Papa! Tung, die sollen aufhören! Nein, Rande! Geist! Geist, du nur! Aserbaidschan, da viele, viele Leute brauchen. Tung, ihr könnt nicht immer weglaufen. Du selber weglaufen. Scheiße. Nicht abhauen. Ihr macht euch doch bloß verdächtig. Polizei, stehen bleiben. Sofort stehen bleiben, sonst machen wir von der Schiffswaffe Gebrauch. Geordneter Rückzug hinter die Kulissen. Trittst mir nichts, dir nichts die Handlungsinitiative ab und schickst nicht mal rum. Mir ist nicht zu helfen. Ich bin ein verdächtiges Subjekt, die Kompetenz überschritten. Eigeninitiative ist nicht gefragt. Das alte System, der Kader bestimmt und du führst aus. Es hat sich nichts, gar nichts geändert. Im Großen wie im Kleinen. Nicht wirklich jedenfalls. Wäre doch das Mindeste. Na gut, gehst du halt vors Tribunal, backst kleine Brötchen. Selbstanklage. Der ganze alte Scheiß. Nicht nur den falschen Text gelernt, schlimmer, falsche Szene gespielt. Voll daneben. Halt dich zurück, oder du fällst in Ungnade. Also wenn ich sofort stehen bleibe, dann... Meine Güte, der ist ja völlig... Hülsen, der blutet aus dem Bauch, schnell. Haben Sie nichts gesagt, Junge? Also, Memmen sind die Schlitzis nicht. Halt einmal die Klappe. Der verblutet uns. Lassen Sie mich durch. Ah, die oberste Heeresleitung tagt bereits, bevor das Fußvolk und die fremden Legionäre eingetroffen sind. Was willst denn du noch hier, Janina? Du... Ihr habt mir doch eine SMS geschickt. Dringendes Treffen. Das war an den allgemeinen Verteiler. Wir dachten, du hättest jetzt Wichtigeres zu tun. Wieso? Tung und seine Leute habt ihr doch eh schon fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Oh, immer diese Vorwürfe, was soll denn das? Stimmt doch. Du lässt hier deine Kanonaden abkrachen und ignorierst, dass unsere Arbeit Erfolg hat. Und der wäre? Ja, zum Beispiel, dass sie den gesamten Staff ausgetauscht haben. Welchen Staff und wer ist die? Der inklusive Botschafter. Ist das wahr? No. Hier steht's. Tschechien tauscht seine Botschafter in der Ukraine, der Mongolei und in Vietnam aus. Nach Angaben tschechischer Medien könnte dies wegen möglicher Korruptionsfälle bei der Erteilung der Visa für Bürger der genannten Staaten sein. Mehrere Vietnamesen hätten bestätigt, dass man auf der tschechischen Botschaft in Hanoi bis zu 1.500 US-Dollar durch einen Vermittler zahlen müsse, um das Visum zu erhalten. Ähnliche Stimmen seien aus der Mongolei und der Ukraine gekommen. Mann, das ist doch nichts Neues. Da hat sie recht. Warte doch mal. Das Prager Außenministerium dementierte jedoch diese Spekulation und betonte, der Austausch der Diplomaten sei auf das planmäßige Auslaufen ihrer Mission zurückzuführen. Das kann jeder im Internet nachlesen. Der Standard.at, 27. März 2008. Ich sprach von einem Beispiel. Schnee von gestern. Eines von vielen, die allesamt zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier, November 2011 von den Fernsehleuten vom Weltspiegel. Da. Die Regierung fühlt sich nicht zuständig, obwohl die tschechische Botschaft in Vietnam stark im Verdacht steht, in den Fall verwickelt zu sein. Ja. Sie soll illegal Arbeitsvisa verkauft haben, das Botschaftspersonal wurde ausgetauscht zum Botschafter. Ja und? Was soll's? Wie lange wird die neue Crew in Amt und Würden bleiben, bevor sie das Virus erfasst hat? Das sind doch Nebelkerzen. Wir brauchen einen echten Beweis, einen Zeugen, einen Verantwortlichen in der Botschaft, der gesteht, ja, ich habe Arbeitsgenehmigungen meistbietend verhökert. Ach ja, träum weiter. Wir müssen den Druck erhöhen, sonst decken die in Prag wieder alles zu und jeder macht so weiter wie bisher. Druck machen ist, Janina, wie du weißt, nicht so einfach. Mhm. Schon gar nicht, wenn unsere eigenen Leute in die Schlagzeilen geraten. Welche eigenen Leute? Auf den Erfolg, noch einen kurzen. In der Ehren. Halbes Erfolg. Wieso halbes? Nur die Vietnamesen wieder gefangen. Gut, nicht schlecht. Aber wissen Sie... Ja? Waldarbeit, gefährlich. Stürzen Bäume um und erschlagen einen Arbeiter... Bedauerlich. Und überhaupt diese ganze Historie mit den Waldsklaven aus Weit Ost. Nur was ist mit denen? Ich meine, Ausbeutung ist überall. Das nenne ich mal eine ethisch-moralische Einstellung. Na, mir ist, als käme das dicke Ende noch. Ich sitze in weiblicher Gestalt. Wie? Totschlag. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Böhmische Dörfer. Diese ganzen Botschaftsaustauschaktionen, das sind doch bloß Bauernopfer. Wieso? Sie lassen ein paar Leute aus dem diplomatischen Korps über die Klinge springen, meinetwegen sogar einen Herrn Botschafter, bloß damit sie nicht wirklich ran müssen an das Thema Menschenhandel. Da kann die Staatsanwaltschaft weiter die Hände in den Schoß legen. Die Übeltäter sind ja aus dem Verkehr gezogen. Nee, es geht um Spittler. Da hast du dich viel zu schnell einspannen lassen. Eine völlig unüberlegte, überzogene Aktion. Ah, das Tribunal beginnt. Wie hättest du dich denn verhalten? Was? Gar nicht. Du warst ja nie da. Da liegt dieser Spittler unterm Baum. Ist mausetot. Und er hat es mehr als verdient. Dir ist hoffentlich klar, dass wir dich nicht decken können. Wie bitte? Klar, oder? Was? Ich habe in diesem Boulevardtheater die Frontfrau gespielt. Für euch. Das war ausgesprochen verdienstvoll. Danke. Bitte keine Tapferkeitsmedaille. Aber jetzt ist die ganze Organisation in Gefahr. Red nicht so einen Quatsch, Andi, nicht mit mir. Die Organisation ist ein unkoordinierter Haufen unkoordinierter Interessen. Also bitte. Die Organisation hat ihr Ziel längst vergessen. Und das hieß mal, wir müssen was für die Menschen tun. Daran hat sich nichts geändert. Und nicht, wir müssen die Organisation sauber halten. Also. Unsere tschechischen Bullen sind nicht nur hinter Dungherrn. Sondern hinter dir. Die Top-Agentin, ja, verliert ihr Handy, als sie den geschundenen Holzfällern aus Fernost zu helfen versucht. Was heißt versucht? Das war ein billiges Prepaid-Handy ohne Vertrag. Was sollen die schon damit anfangen? Mehr als du glaubst, Janina. Sie war dann schon hier. Du warst zu nah an Spittlers Leiche. Der Vorwurf lautet, die Retter der Menschenrechte treten sie selbst mit Füßen. Selbst wenn sie uns keinen Mord anhängen. Sowas gilt in jedem Fall als Strafvereitelung bei einem Kapitalverbrechen. Was sollte ich denn machen? Die Vietnamesen sind abgehauen. Ich stehe allein da mitten in diesem Scheißwald. Was wäre denn richtig gewesen? Diesen toten Menschenschinder unter seinem Baum hervorzehren und ihn christlich bestatten? Ja, aber Tatsache ist, du hast dabei dein Handy liegen lassen. Ich hab's schlicht verloren. Was für eine Scheiße läuft hier eigentlich? Die tapferen Krieger der Organisation Kudorf zerkneifen. Den wackeren Borkenkäfern geht die Muffe. Robin Wood verlässt die böhmischen Wälder. Ja, Nina, niemand hat das gesagt. Das Rotkäppchen wird dem bösen Wolf geopfert. Euer Politdrama ist ein billiges Märchenspiel. Da kommt es auf eine Statistin mehr oder weniger nicht an. Du bist echt in Gefahr. Janina, sie werden dich unter Mordanklage stellen. Umso besser. Dann kommt die ganze verdammte Scheiße endlich ans Licht. Jetzt seid ihr nicht naiv. Nichts kommt ans Licht. Gar nichts. Ein, zwei Berichte im Fernsehen, ein paar Artikel, dann ist wieder Ruhe. Volle Haltung, Andi. Du bist ein würdiger Vertreter der Kurowze. Was für ein lächerlicher Scheißverein. Keine Alleingänge, Janina, das haben wir dir von Anfang an gesagt. Wir müssen uns abstimmen mit den befreundeten Organisationen. Aber nur, wenn sie keine Kommunisten sind. Also komm, die größeren Zusammenhänge musst du schon uns überlassen. Du bist egoistisch und schadest der Gemeinschaft. Ach Gott, wie oft habe ich das schon gehört? Wieso wollt ihr eigentlich keine Kommunisten aufnehmen, wenn ihr selbst längst Stalinisten seid? Sag mal. Also Parteidisziplin gibt's auch woanders. Jedenfalls, für die Bewegung bist du verloren. Ach, leck mich doch mit eurer Bewegung. Kurowze ist längst tot. Aber der Borkenkäfer lebt. Hier, eine Schande, die weiter zu gedeihen scheint. Gerade im Frühjahr, wenn die Saison wieder beginnt, werben die Hintermänner der tschechischen Forstmafia erneut Waldarbeiter im Ausland an. Na, lass gut sein. Wiener Zeitung, 28. April 2011. Janina, du musst weg. Ja, Andi. Weit weg. Das habe ich längst kapiert. Bin schon auf dem Weg. Schönen Gruß an die Bewegung. Die Vietnamesen interessieren uns nicht. Das Mädchen. Wir suchen das Mädchen. Die Frau hat auf mich ein sehr vertrauen. Wir haben die Frau nur einmal kurz gesehen. Sie schneide ihr plötzlich rein und spielte die heilige Johanna der Vietnamesen. Aber da steckt Organisation hinter. Wer ist das? Hm? Herr Sander. Man sagt, Sie hätten auch privat mit ihr getroffen. Privat? Was heißt die? Als Dienststellenleiter kann ich das ausschließen. Es hat eine einzige Begegnung hier in meinem Beisein mit dieser Frau gegeben und die war rein organisatorischer Natur. Da ging es um die nächtliche Unterbringung der Vietnamesen. Irgendeine Sozialarbeiterin haben wir gedacht. Aha, haben Sie gedacht. So, und damit, denke ich, ist unsere Zusammenarbeit auf dem ganz kleinen Dienstweg auch beendet. Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr das offiziell machen. Noch Fragen? Nee. Keine Frage. Danke. Bitte. Sie haben den Wald hassen gelernt. Sie alle wurden auf dieselbe Art betrogen. Für viele Firmen sind die Vietnamesen rechtlose. Gibt es eigentlich einen, der beim Trauerspiel den Vorhang schließt? Oder sind das alles immer nur Zwischenvorhänge? Und werden bloß die Kulissen für die nächste Szene verschoben? Zunächst mehrere hundert Vietnamesen ins Land und ließen sie unter unglaublichen Bedingungen. Erlaubt dieses Land, dass Leute wie ich von Gebilligen ausgezeutet werden? Menschenhandel. Böhmische Wälder von Ulrich Land. Die Rollen und ihre Darsteller: Janina Kalex, Effi Rabsilber. Die Polizisten Sander und Rüsen, Horst Kotterba und Arvid Birnbaum. Tung, der vietnamesische Waldarbeiter, Jung Go. Der Aufseher Spittler, Albert Kitzel. Svoboda, Michael Khadim. Die Aktivisten Andi und Watzlaw, Jörg Malchow und Marek Sedek. Musik David Graham. Es spielte Udo Falkner. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx. Regie Christoph Pragua und Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Büren.